Wir danken Gott, dass sein Wille nicht erfüllt wird. Because he is a defeated foe. Denn er ist besiegt. Praise the Lord. Hallelujah. We have some questions that we wanted to give answer to, but the children are not here. We will wait for them before we go into that. But today we are going to continue with how our focus to be Christ alone. Heute geht's darum, wie unser Fokus auf Jesus Christus bleibt. And we have to know how to seek the Lord. Wir sollten wissen, wie wir den Herrn suchen. We have to know when we are seeking the Lord. Wir sollten wissen, wann wir den Herrn suchen. And how to seek the Lord. Und wie wir ihn suchen. John 5:44. Let us go to John 5:44. Johannes 5:44. John 5:44. Johannes 5, Vers 44. He said, how can you believe which receive honor one of and of another? And seek not the honor that cometh from God only. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nimmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? The Lord wants us to seek the honor from Him alone. Der Herr will, dass wir die Ehre von ihm allein suchen. It is not the honor from both. Und nicht die Ehre von beiden Seiten. You see, from God and from men. Von Gott und von Menschen. You see, it is the honor from God alone. Sondern die Ehre von Gott allein. You see, how to seek the Lord. Wie wir den Herrn suchen. It is when you seek the honor from God alone. Ist, wenn wir die Ehre von Gott alleine suchen. A lot of us seek the honor of men. Viele von uns suchen die Ehre der Menschen. But Jesus said he seek the honor from God alone. Und Jesus sagt, er sucht die Ehre von Gott allein. Verse 41, he said, I receive not honor from men. He rejected the honor from men. Nein, 40 sagte, ich nehme nicht die Ehre von Menschen an, ich verweigere sie. And that's why once they recognize who he is, wenn sie erkennen, wer er ist, he always tell those people that recognize him that they should not let others know. Sagt er immer, dass sie das den anderen nicht erzählen sollen, wer er ist. You see, he wants people to come to God by faith. Leute sollen durch den Glauben zu Gott kommen. And not by sight. Nicht per Sicht. You see, because this word. You see, we run after sight and not after faith. Diese Welt, wir sind hinter der Sicht her, nicht hinter dem Glauben. We are to be like our Father. Aber wir sollten wie unser Vater sein. He wants us to be exactly like Him. Er will, dass wir genauso wie er sind. And as we know, Jesus is the exact image of God. Und Jesus ist das exakte Ebenbild von Gott. He said, He said he always do what his father asks him to do. Er tut immer das, was sein Vater ihm bittet. He never do something different. Er tut nie was anderes. What he's doing that pleases his father. Ist das, was sein Vater gefällt. And never what pleases the flesh. Und nie das, was das Fleisch gefällt, nur was Gott gefällt. Can we live that way? Können wir so leben? Except our focus is Christ, we cannot live that way. Wir können nur so leben, wenn unser Fokus Christus ist. Praise the Lord. Hallelujah. It says, seek the honor that comes from God only. Sucht nur nach der Ehre, die von Gott allein kommt. And it's not both. The honor from God and the honor from man. Und nicht beides, die Ehre Gottes und die Ehre der Menschen. You know, today we seek both. Denn heute a lot of us seek both. Viele von uns suchen beides. Yes, the honor from God, ja, also the Gottes, honor from man. Aber auch die Ehre der Menschen. You see, we want to please men. Wir wollen Menschen gefallen. We want men to praise us. Wir wollen, dass Menschen uns feiern. But in Matthew 6:24. Matthäus 6:24. He said, no man can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. You cannot have both. Du kannst nicht beides haben. It's either God or the flesh. Entweder Gott oder das Fleisch. It's either Christ or Satan. Entweder Christus oder der Teufel. It's either Christ or money. Christus oder Geld. It's either flesh. It's either Christ or flesh. Christus oder Fleisch. He received not honor from men, as he said in John 5:41. Er sucht die Ehre nicht von Menschen. Is that not a perfect peace? Ist das nicht vollkommener Frieden? You know, when if you have now matured to the state that you no longer value the honor of men. Wenn du an einem Standpunkt bist, wo du nicht mehr die Ehre der Menschen suchst. If you now come to that position, if you are now there with the Lord, you see, through the Lord, that you no longer value the opinion of men. Du schätzt nicht mehr die Meinung der Menschen. Is that not a perfect peace? Ist das nicht vollkommener Frieden? Not to seek any honor. Keine Ehre mehr von Menschen zu suchen. Is that not a perfect peace? Das ist vollkommener Frieden. This is freedom from the bondage of men. Das ist die Freiheit von der Gefangenschaft von Menschen. Praise the Lord. Halleluja. You see, when you do not, you see, your people's opinion no longer bother you. Die Meinung der Menschen interessiert dich nicht mehr. You see, the freedom from the bondage of men. Freiheit von der Gefangenschaft von Menschen. The freedom from the bondage of fear. Die Freiheit vor der Gefangenschaft. Jesus said, he received not the honor of men. Jesus sagt, er akzeptiert nicht die Ehre von Menschen. And he is telling us that we are not to receive any honor from men. Und er sagt damit zu uns, dass wir auch keine Ehre von Menschen haben. You see, we want us, he came to teach us, to show us how to live. Er hat uns gezeigt, er will uns zeigen, wie wir the life that he has given us. Das Leben, was er uns geschenkt the hat. The life he wants us to live. Das Leben, was wir führen sollen. Praise the Lord. Halleluja. Until your attention is completely Christ. Zu deiner Aufmerksamkeit vollkommen auf Christus. You cannot seek the honor from God only. Kannst du nur dann wirst du die Ehre von Gott allein suchen. Praise the Lord. Halleluja. We seek not honor from Pope. Wir suchen die Ehre nicht vom Papst. Or Mary. Nur von Maria. Or Pastor. Or from any religion. You see any religious leaders. Oder von irgendwelchen Religionen. But God only. Nur von Gott. You see, not honor from your boss. Nicht die Ehre von deinem not honor from your parents. Von deinen Eltern. You know, people want their parents to honor them. Leute wollen, dass ihre Eltern werden. And their parents want children to honor them. Und Eltern wollen von ihren Kindern geehrt werden. Praise the Lord. Halleluja. What should bother us should be the honor from God alone. Das, was uns beschäftigen sollte, sollte die Ehre Gottes sein. God kind of honor. Die Ehre God Gottes. Have his Ehre. Own honor. Denn Gott hat seine eigene Ehre. He has his own honor. Er hat seine eigene you see, Ehre. I'm not the honor from friends. You know, people Ehre want friends Freunden. To honor them. Leute wollen von they want the what do you call them the audience. You see the people, the follower. They have followers that they want to honor them. Sie haben Nachfolger. Sie haben eine Zuschauer, eine Fangruppe, die von denen sie geehrt werden. They have fans that honor them. They want to live for their fans. Sie leben für ihre Fans. Their life is all about their fans. Ihr Leben geht nur um ihre Fans. They apologize to their fans. They, you know, they do whatever. It's what their fans, what please their fans that they do. Das, was ihren Fans gefällt, das tun sie. But we are after what please the Lord. Aber wir sind hinter dem, was dem Herrn gefällt. And not what please people. Nicht das, was Menschen gefällt. And that's why I pity those that, you know, that are, what they call, what in they call them berumt in the natural world. What do you call it? famous. Deswegen habe ich Mitleid mit Menschen, die berühmt sind. You see, those all these people that are so famous, they have followers. Sie haben Nachfolger. They have fans. Sie haben Fans. And they live for their fans. Sie leben für ihre Fans. And it's evil. Das ist böse. The Lord wants us to live for Him alone. Der Herr will, dass wir für ihn allein leben. He wants us to please Him alone. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus, He said, He received not honor from men. He's like, keine Ehre von Menschen. Well, we receive, you know, these people that are famous naturally in the flesh. Die berühmt sind im Fleisch. And you see, they receive honor from men. Die empfangen die Ehre von Menschen. The honor from men pleases them. Die Ehre von Menschen gefällt ihnen. They enjoy it. Sie genießen es. But God calls it evil. Aber Gott nennt es bösartig. Praise the Lord. Hallelujah. If anybody is going to honor us, should be because of Christ. Wenn jemand uns ehren will, sollte es wegen Jesus Christus sein. Praise the Lord. Hallelujah. You see, the purpose, the motive of whatever honor that they are honoring. Jesus, he never received honor from men because their motive are evil. You see, praising the flesh, and not the spirit, and not Christ, and not God. And we are also to honor God alone. Wir sollten Gott alleine ehren. Praise the Lord. Hallelujah. Let us go to Proverbs 8:18. Sprüche 8:18. Sprüche 8:18. Say riches and honor are with me, yea, durable riches and righteousness. Reichtum und Ehre kommen mit mir, bleibende Güter und Gerechtigkeit. Praise the Lord. Hallelujah. Riches and honor. Reichtum und Ehre. And righteousness, they are of the Lord. They come from the Lord. Sie kommen vom Herrn. Riches and honor and righteousness with the Lord. Reichtum und Ehre kommen mit mir. You see, they come from the Lord. Sie kommen vom Herrn. And that is what is should be our desire. The das Lord. Sollte unser Wunsch sein. The Lord should be our desire. Der Herr sollte unser Wunsch sein. Because in Him, in all the victory. Denn in ihm ist alles. In Him is life. In ihm ist das Leben. You see, in Him is everything. In ihm ist alles. In Him is our righteousness. In ihm ist unsere Gerechtigkeit. In Him is He is God. Er ist Gott. You are not God. Du bist nicht Gott. Even when there is nothing in Him, He is still God. Auch wenn nichts in ihm ist, bist du dennoch nicht Gott. Praise the Lord. Hallelujah. He said, riches and honor and righteousness is with the Lord. We will talk about these three things: riches, Reichtum, honor, Ehre, and righteousness. We will talk about them. Amen. Amen. First is righteousness. Christ's kingdom have His own righteousness. Gottes Königreich hat seine eigene Gerechtigkeit. He have His own righteousness. Hat seine eigene Gerechtigkeit. You know, before this time, I thought righteousness was doing good things. Vor dieser Zeit dachte ich, Gerechtigkeit bedeutet Gutes zu tun. You know. It is true, it is doing good things. Das stimmt, es ist Gutes zu tun. But the only good thing is that the Lord is your Lord and your Savior. Ist der Herr, dein Herr und Retter. He's not rejecting Him. Nicht ihn zu verweigern. He's not ignoring Him. Oder ihn zu ignorieren. That is the good thing. Denn das ist dieses Gute. That is righteousness. Das ist seine Gerechtigkeit. You see, to believe Him. An ihn zu glauben. To trust Him. Ihm zu vertrauen. To depend on Him. Auf ihn zu verlassen. That is righteousness for us. Abraham believed God. It was counted unto him as righteousness. Abraham hat an Gott geglaubt und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. No, it is not the good things of this world. Nicht die guten Dinge dieser Welt. You see, I feed the poor. Ich speise die Armen. I give money to the poor. Ich spende Geld. You see, I feed them. You see, the Bible says, if you give your body to be burned, it profits you nothing. Die Bibel sagt, dass wenn du deinen Körper hingibst, aber der verbrannt wird für einen guten Zweck, es bringt dir nichts. Christ's kingdom have His own righteousness. Das Königreich von Jesus Christus, which is our righteousness. Das ist unsere Gerechtigkeit. And it is believing Christ. Und das bedeutet an Jesus Christus zu glauben. Praise the Lord. Halleluja. You see, 1 John 5:17. Let us go to 1 John 5:17. 1. Johannes 5:17. He said, all unrighteousness is sin. All unrighteousness. Jede Ungerechtigkeit is sin. Ist Sünde. And what is the, what we have to find out is what is righteousness. Was wir herausfinden sollten ist, was ist Gerechtigkeit? He said, all unrighteousness. Jede Ungerechtigkeit. Then what is unrighteousness? Was ist Ungerechtigkeit? That is sin. Die Sünde. Also, what is righteousness that is not sin? Was ist Gerechtigkeit, die keine Sünde? You see, the Bible told us what righteousness is. Die sagt uns, was Gerechtigkeit ist. He said, Abraham believed God. Abraham hat an Gott geglaubt. If we believe in Christ, it's righteousness. An Christus zu glauben ist Gerechtigkeit. Praise the Lord. Halleluja. If you go to Romans 4:3, let us go to Romans 4:3. Römer 4:3. For what said the scripture, Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. You see, we now know what righteousness is. Wir wissen jetzt, was Gerechtigkeit ist. It is believing Christ. Es ist an Christus zu glauben. It is believing Christ, Christus trusting glauben, him, no matter what we see outside, we are to believe him and not doubt him. Ihn glauben und nicht an ihn we are to believe him and live in faith and not live in fear. Glauben, nicht in Zweifel oder Angst leben. Believe his word is our glauben. Believing his word is our righteousness. Das ist unsere Gerechtigkeit. Doubting him is unrighteousness. That's the meaning. Ist Ungerechtigkeit. You see, doubting Christ is unrighteousness. Zweifel ist Ungerechtigkeit. And it is, the Bible calls it a sin. Die Bibel sagt, das ist Sünde. You see, unbelieving is unrighteousness. Unbelief is unrighteousness. Unglaube ist Ungerechtigkeit. You see, unbelief is unrighteousness. Unglaube ist Ungerechtigkeit. And the Bible calls it a sin. Die Bibel nennt das eine Sünde. Righteousness is Christ himself. Ist Christus selbst. Anything outside Christ is unrighteousness. Alles außerhalb von Christus. And the Bible calls it sin. Die Bibel nennt das Sünde. Praise the Lord. Halleluja. The root of all sin die Wurzel von aller is Sünde not believing Christ. It is not believing Christ. Ist Jesus Christus anzuzweifeln. You see, the root of all sin die Wurzel it is ignoring Sünde Christ. Ist Christus zu ignorieren. The root of all sin die Wurzel jeder is Sünde rejecting Christ. Ist Jesus verweigern. The root of all sin die Wurzel jeder Sünde it is not believing Christ. When you are not believing Christ, when you are doubting him, when you are rejecting him, that is the root of all sin. You see, if you look at it this way, in 1 John, okay, we have been there. Let us go to 1 Timothy 6. 1 Timothy 6. 1 Timothy 16. 1 Timothy 6, 16. He said, are we there, please? For the root of money is, for the love of money is the root of all evil, which why some converted after they have erred from the faith and pierce themselves through with many sorrows. The A part is what we are in need of. You see, he said, for the love of money is the root of all evil, not some evil, but all. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen, von allen Bösen. You see, he said the love of money is the root of all evil. Ist eine Wurzel alles Bösen. And in Matthew 6, we are there, you see, then verse 24, he said, you cannot serve God and mammon. Matthäus 6, lesen wir können nicht Gott dienen und dem Mammon. You see all these verses, we want to put them together. You see, Timothy 6:10. 1 Timotheus 6. Where it said, the love of money is the root of all evil. Ist die Wurzel allen Bösen. And then we were plus. You cannot serve God and Mammon. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. You see, there are two things. You cannot see. It's either God or Gott Mammon. Oder Mammon. And not both. Nicht beides. You see, it's not. You cannot have both. Beides kannst du nicht. You haben. See, it is either God or Mammon. Entweder ist es Gott oder Mammon. And in 1 John 5:17, it said what the Bible calls sin. It said all unrighteousness is sin. Alle Ungerechtigkeit ist Sünde. You see, that is not believing Christ is sin. Glauben, you see, not believing, that is unrighteousness. Nicht you see, not believing Christ is sin. Glauben, and he called the love of money is the root of all evil. Und die Liebe, die Geldgier, ist die Wurzel allem Bösen. You see, if you combine them together, das the Lord is telling us that you cannot have them both sides at the same time. Gott sagt uns damit, dass wir beides nicht zur gleichen Zeit haben. You cannot have God and Mammon. You cannot serve God and Mammon. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. You cannot love Christ. Du kannst nicht Christus and love lieben money und das Geld lieben. You cannot love Christ and love your life. Du kannst nicht Christus lieben und dein Leben lieben. We understand. Praise the Lord. Halleluja. You cannot love God, love Christ and love your life. Du kannst nicht Christus lieben und dein Leben lieben. You cannot love Christ. Du kannst dich Christus lieben. And choose your life. Und dich für dein Leben entscheiden. If you love Christ, you will choose Wenn du Christ. Christus liebst, wirst du dich für Christus. You know in Luke 14. Let us go to Luke 14. Luke 14:26. Lukas 14, 26. Jesus said, he said, if any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. Praise the Lord. Hallelujah. It means you cannot love Christ and love your life. Du kannst nicht Christus lieben und dein Leben. Amen. Welcher Vers war das? Lukas? 14:26. Lukas 14:26. You cannot love Christ and love your life. Du kannst nicht Christus lieben und dein you Leben lieben. You cannot love Christ and love your old life. Du kannst nicht Christus lieben und dein altes Leben lieben. You see, your new life is your new life is Christ. Dein neues Leben Christus. You allow Christ to live this new life in you and through you. Lässt zu, dass Christus dieses neue Leben durch dich hindurch lebt. Praise the Lord. Halleluja. And that's why salvation is not just confession with mouth. Deswegen Erlösung ist nicht einfach nur ein Bekenntnis, was du mit dem Lippen machst. There's something I wanted to bring here. Let me just bring it. They can listen to it through internet, please, if they need it at all. Still, if they still have question about it. Amen. Amen. Salvation is not just confession with mouth. Erlösung ist nicht nur ein Lippenbekenntnis. You know, people confess with mouth. Leute bekennen mit ihrem Mund. And people see them as being saved. Und Menschen denken, dass diese Menschen wiedergeboren sind. You see, it is not confession with mouth. It is not, I believe God is God. Jesus is God. Aber es geht nicht darum, dass du glaubst, dass Jesus Gott ist. You know that you believe Jesus is God does not mean you are saved. Dass du glaubst, dass Jesus Gott ist, er rettet dich nicht. Does now if you believe that you even pray the prayer of salvation, it's like praying the prayer of salvation. That does not mean you are saved. Weil du das Gebet der Erlösung gebetet hast, heißt nicht, dass du errettet bist. What saves you is your relationship with Christ. Das, was dich errettet, ist deine Beziehung mit Jesus. It is not just that prayer, you see. You see, that's why you call it eternal life. John 3. If you go to John 3 with me, go to John 3. Johannes 3. Praise the Lord. Hallelujah. John 3. Verse 16. Johannes 3, it says, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. You see, this is salvation. Das ist die Erlösung. He said, have everlasting life. Ewiges Leben. And we know what everlasting life is. Wir wissen, was ewiges Leben everlasting ist. Life is a relationship with the true God. Ewiges Leben bedeutet eine Beziehung mit dem wahrhaftigen Gott haben. That's John 17, if you can go there. John 17. Johannes look 17. At what everlasting life means. Wird erklärt, was ewiges Leben bedeutet. John 17, verse 3. And this is eternal life, that is everlasting life, you see, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. You see, it's a relationship to know. Das to know the true God. Dass sie dich, den allein wahren Gott, den du gesandt hast, can you understand it, please? Erkennen. You see, to know. Do these people that, you know, after praying the prayer of salvation, do they know God? Erkennen sie Gott? Is it their desire to know God? Ihr Wunsch, Gott zu erkennen. Do they run to God or they just run from the truth? Oder rennen sie zu Gott, aber rennen weg vor der Wahrheit? You see, they run, instead of they running to the truth, they run away from the truth. Anstatt zur Wahrheit zu rennen, rennen sie weg von der Wahrheit. Praise the Lord. Halleluja. You see, it is not just a prayer of salvation. It is your relationship with Christ. It is your desire. Your desire. What you desire to know, to have relationship with the true God. Beziehung mit dem wahrhaftigen Gott zu haben. You see, it's not desire to satisfy your lust. Und nicht deine, der Wunsch, deine Lust zu. You see, to satisfy yourself. Dich selbst. Your selfish lifestyle. Deinen eigenen selbstsüchtigen Lebensstil zu befriedigen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. It is not confession with mouth. Es ist nicht nur ein Lippenbekenntnis. You see, you know, Mercy came home from the Bible studies. Yes. This morning, and she was telling me about what you talked about in the Bible studies concerning what was it? Can you remind us again? Also, ich habe Mama erzählt, worüber wir gestern gesprochen haben, über wiedergeboren sein, also wann ein Mensch wiedergeboren ist. You see, salvation is not just confession with mouth. Wiedergeboren zu sein ist nicht nur ein Lippenbekenntnis. And you know, to believe that Jesus is God is not enough for you to be saved. Und zu glauben, dass Jesus Gott ist, reicht auch nicht, um wiedergeboren zu sein. The Calvinists believe that Jesus is God. Calvinisten glauben auch, dass Jesus Gott ist. You know, that does not make you to be saved. Das errettet dich nicht. It is like salvation. Wie die Erlösung. You know, to believe. To pray the prayer is not enough for you to be saved. Das Gebet zu beten reicht nicht, um erlöst. In Matthew 15, let us quickly go to Matthew 15. Matthäus 15. Let me point out some things here, maybe you can get it. Matthew 15. Matthäus 15. We want everybody to be saved. Wir wollen, dass jeder errettet ist. But saved from your heart. Aber errettet von deinem Herzen. And not from your mouth. Nicht von deinem Mund. You see, verse 8, he said, these people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. You know, they pray the prayer of salvation with their mouth. You see, they believe that they speak the word that Jesus is God with their mouth. But their heart is far from him. Aber ihr Herz ist fern von ihm. They draw unto me with their mouth. And honor me with their lips, but their heart is far from me. Ihr Herz ist fern von mir. They might, verse 9, they might be churchgoers. Sie sind vielleicht Kirchengänger. worship me. They might be gods, they just go and they go to church. Sie gehen zu einer Gemeinde. You see better than the hungry of the real truth. Weil dürsten sie nach der Wahrheit. You see, they reject the real truth. Oder verweigern sie die Wahrheit. You see, is it because of Christ or because of flesh? They go there. Christus oder wegen Fleisch? You see, is it what they want? They want to be satisfied. They want to be satisfied and not Christ to be satisfied. Sie wollen zufriedengestellt werden, aber nicht das Christus. You see, in verse 9, he said, but in vain they do worship me. They might be churchgoers. You know, even they have prayed the prayer of salvation. This is teaching for doctrine, the commandment of man. They might be churchgoers. They worship me in vain. They don't love my teaching, but religion and doctrine of men. Aber Menschengebote. You see, they run away from the true gospel of Christ. Sie rennen weg von der wahrhaften Evangelium. They hate it. Sie hassen es. You see, they don't want anything that will change their life. Sie wollen nichts, was ihr Leben verändert. For your information to come to Christ, you have to be ready for a life change. Aber ich muss dir leider sagen, dass du zu Christus kommst, musst dein Leben sich ändern. Whoever is not ready for a life change, you are not ready to follow to Christ. Wenn du nicht bereit bist, dass dein Leben verändert wird, bist du auch nicht bereit, Jesus Christus zu He said, you are, you know, we are in Luke 14. We are in Luke 14. Let us go back to Luke 14 again. Luke 14. You see, this is a life change. You see, you know, look at the natural. The natural we love mother. The natural we love father. The natural, especially we from Africa, you see. Das Natürliche wird die Familie lieben, besonders wir Leute aus Afrika. You see, verse 26 of Luke 14. If any man come to me and hate not his father. This is a life change. You see, for you to not hate your father. Instead of choosing your father, you choose Jesus. Du hast dich für deinen Vater zu entscheiden, because Jesus. Your father is going against the word, the true gospel Vater of Christ. Gegen das wahrhaftige Evangelium your father loved the natural, your mother loved the natural. Deine Eltern, they go against gegen the truth. Gegen die you see, they love evil, they love the lies of Satan. Die lieben das they love the natural world. Die lieben die Lügen des but Gottes. Christ is so different. Aber Christus ist you anders. See, if you want, if you come into Christ, it's a change of life. Until you are ready for a change of life, you cannot follow Christ. Für diesen Lebenswandel kannst du Christus so hate your, he said, if any man come to me, I hate not his father, and mother, and wife. Praise the Lord. Hallelujah. You know, wives, you want your husband to choose them. Husband, we want your wife to choose them. Für sie entscheiden und ein Ehemann will, dass seine Frau sich für ihn entscheidet. Until you are ready for a change of life, you cannot follow Christ. Bereit bist für einen Lebenswandel, kannst du Christus folgen. It is not honoring God with your mouth. Es ist nicht Gott einfach. It is not saying praise the Lord with your mouth. Praise the Lord. I'm talking about Jesus, yeah, Jesus, yeah, Jesus, but it's all in your mouth. Once it's come to choosing Christ, you are not there. Aber dann darauf ankommt, sich für Christus zu entscheiden, bist du weg. You can't even choose Christ before your friends. Du kannst nicht mehr Christus vor deine Freunde ziehen. And he said, and children, and brethren, your brothers and sisters. Deine Geschwister. And sister, yea, and his own life also. Sogar sein eigenes Leben. He cannot be my disciple. Is that so difficult to understand? Das ist so schwer zu verstehen. You see, he said, don't. You are to hate your life until you are ready. That is why salvation is not with mouth; it's from the heart. It comes from the heart. Erlösung ist nicht mit aus dem Mund, sondern aus dem Herzen. That is why it's not about going to the church. Geht sich darum, zu reading the Bible. Die Bibel zu lesen. You see, Lord, you can read the Bible, but it's the Bible reading you. Aber liest die Bibel dich? Do you allow the Bible to correct you? Das ist, was die Bibel dich korrigiert. Will you allow what is in the Bible to come against the religion, the tradition, and everything that you have been part of, that have been part of you in your mind, in your life? Dass die Bibel dich angreift und alles entwurzelt, was die Welt dir beigebracht hat. They might confess with their mouth. Sie bekennen mit ihrem Mund. They might confess the writing. You know, they confess the writing. Sie bekennen das Richtige. They confess the writing. blessing. But is it coming from your heart? Oh, it comes aus dem Herzen. Look at 1 John 4. Let us go there. 1 John 4. First John 4, verse 2 and 3. It says, hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confess that Jesus Christ is come in the flesh is of God. You see, he said every spirit. He did not say every mouth. It's not just mouth, but the spirit. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist. Who can get it? Der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. That your spirit can confess it and not just your mouth. Bekennt, kann nicht nur dein Mund. A lot is your mouth that confess and not your spirit. Can you get it? Aber nicht ihr Geist. Praise the Lord. You see, your mouth confess and not your spirit. Aber nicht ihr Geist. He said every spirit. Jeder Geist. That is, you know, is it your mouth? Is it, you know, when people are speaking, is it their spirit or their mouth? Leute sprechen, ist es ihr Mund oder ihr Geist? That confess that Jesus is come in the flesh is of God. You know, the Calvinists, they believe this. Calvinisten, sie glauben das. They believe that Jesus is come in the flesh. Dass Jesus aus dem Fleisch gekommen. But is it coming from their from the spirit? Aber if they are born again. Kommt sie im Geist und you see, you know something can come from your spirit, your unsaved spirit. Etwas kommt auf nicht wiedergeborenem Geist. You see, the spirit that is not saved, something is coming from there. Der nicht erlöst ist, von dort kommt etwas. You see, you know, Satan himself. You see, like the James, the book of James say. Jakobus. When we go there, praise the Lord. Hallelujah. First of all, before we go to the book of James, then look at verse 3 again. Verse 3, we have read verse 2, you see. And every spirit that confess not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is that spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come, and even now already is in the world. Go to Romans 10:10. Romans 10:10. He said, for with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. It is not just with the mouth, also with your heart. Mund, you see, whatever, the confession should come from your heart. Dieses Bekenntnis. And if your confession is coming from your heart, you cannot light a candle and put it inside a cupboard. Wenn dieses Bekenntnis aus deinem Herzen kommt, kannst du nicht eine Kerze anmachen. If it is coming from your heart, wenn sie aus deinem Herzen you will desire the truth. Wirst du die Wahrheit. You will desire Christ. Wirst du die no matter how painful the egal truth wie schmerzhaft is. Die Wahrheit ist. You see, and no matter how tough it is, egal wie you will be hungry of the truth. Du wirst hungrig sein der Wahrheit. Praise the Lord. Hallelujah. Ah. You know the first John we read. He said they might confess the writing. Sie bekennen das Richtige. You know a lot confess the writing. Sie bekennen das Richtige. Go to James 2. Jakobus 2. They confess the writing. The people just this is God. This is God. He said you have to try the spirit. Du musst den Geist prüfen. Try the spirit that is den Geist, der spricht. In James 2. Jakobus 2. We will quickly read from 17 to the end. 17 bis zum Ende. He said, even so, faith, if it has not worked, is dead, being alone. Jakobus 2, Vers 17. So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an sich für sich tot. He said then in verse 18, yea, a man say, that hath faith, and I have works. Show me your faith without your works, and I will show thee my faith by my works. Thou, verse 19, thou believest that there is one God. You know, People don't do more than Satan. Leute tun nicht mehr als der Teufel. You know, the Muslim, they believe there is one God. Die glauben, dass es einen Gott gibt. And I believe there is one God. Viele glauben, dass es einen Gott gibt. You see, just go and believe there is one God. Glauben, dass es einen Gott gibt. They believe that Jesus Christ is God. Die glauben, dass Jesus Christus ist. He said, thou believe that there is one God. Satan also know that, that Jesus Christ is God. Dass Jesus Christus Gott ist. He knows that. Er weiß das. That doeth well. The devil also believe and tremble. But wilt thou know, O vain man, that faith without work is dead? You know, to believe, to confess with your mouth, and refuse to believe with your heart. Aber dein Herz weigert sich. You are not doing more than what Satan has done. Da tust du nicht mehr als das, was der Teufel you are not tut. You are not different from Satan. Das ist anders als der you see, your father, your mother, your friends, they are not different from Satan. Aber if they are really born again, if they will be hungry of the truth. They will not reject truth. They will not hate the truth. The real truth is Christ himself. You see that they hate the truth. It means a lot. It means the salvation is not coming from their heart, but from their mouth. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 20. But with thou know, O vain man, that faith without work is dead. You know, parents have dead faith. Eltern haben einen toten Glauben. Just like Satan have dead faith. Genau, so wie der Teufel einen toten Glauben. Satan have faith, but a dead faith. Der Teufel hat einen Glauben. He refused to surrender to Christ. Er weigert sich zu. Just like parents, friends refuse to surrender to Christ. Sich weigern, sich Christus zuzugeben. You know, they might say Jesus is Lord. Sie sagen, Jesus ist they Lord. Might even quote the Bible. They might even sing praises. Sie singen sogar Lob. They might even say some things that are really true. Sie sagen es vielleicht sogar. But is it, where is it coming from? Aber woher kommt is it coming from the heart? Kommt sie aus you see, dem Herzen? Oh, they are just like Satan, that have faith, but no action. Das ist wie no der Teufel, der Glauben hat, aber keine Taten, keine Werke. But without no, oh vain man, that faith without work is a dead faith. Your faith is a dead faith. Dein Glaube ist ein toter Glaube. You go to church, but a dead faith. Gehst zur Kirche, aber es ist ein toter Glaube. You are praising God, but a dead faith. Du lobst Gott, aber es ist ein toter Glaube. Are you really hungry of the truth? Bist du wirklich hungrig nach If you are hungry of the truth, you will love the truth. Wenn du hungrig nach der Wahrheit bist, wirst du die Wahrheit lieben. It is not about sin. Es geht nicht um Sünde. That they still lie. This is not about that at all. Lügen, it's about what are they hungry of. Aber es geht um was ist dein what Wunsch? Is their desire? Was ist ihr Wunsch? What do they want? Was wollen sie? Are you hungry of Christ? Or you cannot serve God and mammon. Du kannst nicht Gott dienen und mammon. You cannot be hungry of Christ and be hungry of the flesh. Du kannst nicht hungrig sein nach dem Teufel und hungrig sein nach Gott. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 21. Was not Abraham, our father, justified by works when he had offered Isaac, his son upon the altar? Seest thou how faith wrought with his work? He believed. Er hat geglaubt. And he acted. Hat er nachgehandelt. You see, he believed. Er hat geglaubt. You see, he loved the truth. Und er liebt die Wahrheit. He did not reject the truth. Hat die Wahrheit nicht he did not hate the truth. Look at parents today. Look at friends today. Freunde. They said they believe, but they hate the truth. Aber sie hassen die Wahrheit. They will go to evil churches. They know that the truth is not being preached there. Wissen, dass die Wahrheit and they love that. They love going there. Aber sie lieben who are you? Bist du and du? You want to believe. Aber du willst glauben. Praise the Lord. Hallelujah. Are they really saved? Sie wirklich wiedergeboren. If you are really saved, you'll be hungry. Wenn du wiedergeboren bist, dann wirst du Durst haben nach der Wahrheit. Praise the Lord. Hallelujah. Then verse 22. He says, "Seest thou how faith wrought with his work, and by works was faith made perfect." Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? You see, faith became perfect der Glaube wurde vollkommen durch die Werke. A Abraham did not run away from the truth. Abraham ist nicht vor der he did not gelaufen. Reject the truth. Er hat die Wahrheit nicht verweigert. He loved the truth. Er liebt die Wahrheit. He embraced the truth. Die Wahrheit. And he believed the truth. And he acted on the truth. Gehandelt. But parents, friends today, they heard the truth. They heard even those that preach the truth. Die hassen nur die Menschen, die Wahrheit predigen. They know that this thing, they are preaching the truth. Sie wissen, but they hate the truth and hate them. Aber sie hassen die Wahrheit und hassen die Menschen, die Wahrheit predigen. And on, you see, and the so-called God children that are so blind. Aber Kinder Gottes, they will so see blind. Them as being born again. Denken, as being saved. Or are they saved? If you are really saved from your heart, you will love the truth. Aus deinem Herzen wirst du die Wahrheit lieben. Jesus said, you, we are the light of the world. Wir sind das Licht dieser Welt. You cannot own the light and put it inside Licht nicht the corner. Unter no, that nobody can see it. When light is on, it's on the table. By their fruit, you shall know them. By what they desire, you shall know them. By the, they desire the truth of flesh. What is their desire? By their fruit, you shall know them. By their desire. You see, the churches they love to go to. You see, the places they love to be. Things they admire. Praise the Lord. Verse 23. And the scripture was fulfilled, which said, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness. And he was called the friend of God. Praise the Lord. Because he believed, God. You see, and he acted on it. He did not believe God and hate the truth. You know, people will say they believe God today. And we are saying the same thing. But are we hungry of the same thing? Praise the Lord. You see, we are saying, you know, it's always we are saying the same thing. Amina, can you help us to read verse 24? It's always we are saying the same thing. But are we hungry of the same thing? Jesus said, those that are hungry will be fed. Jesus sagt, die, die durstig sind, werden nicht mehr Durst haben. Die, die hungrig sind, die werden auch nicht mehr Hunger haben. Suchen wir nach der gleichen. Do we have the same desire? Haben wir den gleichen? Is our motive the same? Haben wir das gleiche Motiv? It's only Christ's motive that is the true motive. Nur das Motiv von Christus, das wahrhaftige. Praise the Lord. Verse 24. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird, nicht aus Glauben allein. It is not praying the prayer alone. Es ist nicht nur das Gebet. It's your relationship with Christ. Just like where we read John 3:16. Everlasting life. He said, for God so loved the world. He said, if you believe, you have everlasting life. And everlasting life is having relationship, love relationship with the true God and Jesus Christ. Wahrhaftige Beziehung. Loving the truth, that is the meaning. Dem Heiligen Geist mit Gott. Und das heißt, die Wahrheit lieben. You see, you will love the truth and not hate the truth. Du wirst die Wahrheit lieben und die you will love the truth and not hate those that preach the truth. Du wirst die Wahrheit lieben und nicht die Leute hassen, die Wahrheit predigen. You are not born again. If you are really born again, you will love those that preach the truth. And I love the truth. Wenn du wirklich wiedergeboren bist, wirst du die Leute lieben, die die Wahrheit predigen. Praise the Lord. Halleluja. Then verse 25. Likewise also, was not Rahab the harlot justified by works, when she had received the messengers and had sent them out another way. This woman believed and she acted. Diese Frau hat geglaubt und hat danach gehandelt. She did not only believe, it's not just I believe, but you reject the truth. Sie hat nicht nur geglaubt und die Wahrheit verhindert. Look at how people hate those that preach the truth. Schaut euch an, wie Leute gehasst werden, die Wahrheit verhindern. Religious people. Die religiösen Menschen. You see, you know, religion, they go to church. Sunday, they will go to church. They will praise God. They will sing praises. They will even pray. They fast. And they fast and fast. They go to mountains, different mountains to pray. Then they hate the truth. Auf Reisen. They are not born again. All das für Christus, aber sie hassen die Wahrheit. If you are born again is a change in the spirit. Wiedergeboren sein ist eine Veränderung im Geist. Christ is now in your spirit. Christus jetzt in deinem Geist. If Christ is in your spirit, you cannot hate Christ. Kannst du Christus nicht? You will love the truth. Du wirst die Wahrheit. You will love Christ. Christ is the truth. Christus ist die Wahrheit. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Verse 26. For as the body without the spirit is dead, so faith without work is a dead faith. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke. They have faith, but it's a dead faith. Sie haben Glauben, aber es ist ein toter Glaube. They have faith, but they hate the truth. Sie haben ein, sie glauben, aber sie hassen die Wahrheit. They fight, those that preach the truth. Sie bekämpfen die Menschen, die Wahrheit. You see, they talk evil upon evil of those that preach the truth. Die, die Wahrheit. They just hate them without reason. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. When I was born again, als ich wiedergeboren wurde, you know, years ago, vor vielen Jahren, I was hungry of the truth. Ich war hungrig nach I'm der not Wahrheit. Running away from the truth. Bin ich vor der Wahrheit weggegangen? Can you understand it? You know, there's one thing, if you do know, if you are born again, if you do not know the truth, but you are hungry of the truth, and not knowing the truth, and hating those that preach the truth, there are two different things. Es ist ein Unterschied, ob du wiedergeboren wurdest, aber die Wahrheit, you don't know the truth. Und die Wahrheit nicht kennst, aber die Wahrheit, you are hungry of the truth. Du bist hungrig nach der Wahrheit, oder du bist wiedergeboren, Anführungszeichen, aber hast die Wahrheit. Und you don't hate the truth. You don't run away from the truth. You pursue, you hate those that preach the truth. Du hast die Menschen, die Wahrheit predigen. Who are you? I'm not born again. You know, when I was born again, I was so hungry of the truth. Ich war hungrig nach der Wahrheit. You see, I did not hate the truth. I did not know the truth. I was, you know, it's like Paul. You know, when Paul thought he was doing the right thing. And when the Lord appeared to him, he did not hate the Lord. He followed the Lord. Today, I did not truth this church. The Lord has appeared to parents here. For some parents here. Yeah, they hate Christ. They run away from Christ. Ist diese Menschen erschienen durch diese Gemeinde, aber dennoch hassen sie die Wahrheit, hassen sie Jesus Christus. Und you know, you're preaching to them, is the Lord appearing to them. Dass du zu ihnen predigst, ist der Herr, der ihnen erscheint. The Lord appeared to Paul. Erschien Paulus. There he was Saul, you see. Und er hat Buße getan, you see? Ist zu Saulus geworden. Today the Lord appeared to them. Heute erscheint His prayer has spoken to them. But they heard the Lord. Aber sie hassen they rejected him. You see, they call him names. Different names everywhere. But when I was saved, when I was born again, I was so hungry of the truth. What I hated was fake. Was ich gehasst habe, war falsch. I was hungry. Aber ich war hungrig. I was thirsty. That's what Jesus says in Matthew 5. And that's why I thank God that I'm being fed today. Praise the Lord. I thank God that I am being fed today. Matthew 5. Let's go to Matthew 5. Matthäus 5. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 6. Matthew 5:6. He said, blessed are they that do hunger and thirst after righteousness. You know, parents today, they are not hungry and thirsting of after righteousness. Eltern sind nicht, sie sind nicht durstig nach Gerechtigkeit und hungern nicht nach Gerechtigkeit. It's not about righteousness, Christ's righteousness. It's about their flesh. Gott, it's about them. It's all about their life. He said, blessed, you see, blessed are they that do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Glückselig sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Like Paul. He was hungry after righteousness. He did not know how. Er war hungrig nach dieser Gerechtigkeit, er wusste nicht, wie er. He did not know how. And the Bible said, you see, you know, the Bible said, forgive them, for they know not what. You see, those that do not know the truth, but they are hungry. You see, they tell what they know is the truth. But there are those that know the truth. They know the truth. The Lord has revealed the truth to them. They just hate the truth and hate the preacher of the truth. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It's not about what you do. Es geht nicht um das, was du tust. John 16, let us go to John 16. Johannes 16. You know, they will say, okay, is it because they still are? It's not about what you do. Immer noch Unzucht treiben. Nein, es geht it's um not about the natural sin. Es geht nicht um die natürliche Sünde. John 16. Johannes 16. From verse 7. 7. He said, nevertheless, I tell you the truth. It is expended for you that I go away. For if I go not away, the comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Of sin, because they believe not on me. Of sin, because they hate my truth. Sünde, weil sie meine Wahrheit hassen. They are true, because they are against my throat. Weil sie gegen meine Wahrheit sind. You see, they hate my throat. Die they even hate those that preach the truth. Die Menschen, die Wahrheit you see, our truth, you see, that is what, that is the problem. Das ist the problem is not that they still lie, they still sin. You know, what we call the fruit, you know, there's something we are talking, we also talk about what we call the fruit das ist and the root. Wurzeln. Our fruit, unsere Frucht is Christ. Christus. You see, our fruit, we have to know what our fruit is. Sollten wissen, was unsere Frucht ist. It talks about the covenant, what they call fruit. Or what, how can you say it again, please? Also für Calvinisten ist Frucht das, was du tust. Also das that you don't lie, you don't steal, you don't... You see, those are not the truth. Aber das ist nicht Frucht. They are not the fruit. The fruit, the root. We got where our... The fruit that Jesus said we are going to bear, he said you will bear fruit. Die Frucht, von der Jesus Christus spricht, is your relationship with the true God. Ist unsere Beziehung mit dem wahrhaftigen Gott. It's not rejecting the true gospel of Christ. Und nicht das wahrhaftige Evangelium von Jesus Christus verweigern. You see, it is not the it is of sin because they believe not on me. That is the real sin. Denn das ist die wahrhaftige it's not because you lie. Nicht, weil du it's hast. Not because you steal, gestohlen. But because you believe not on me. That's weil the reason. Glaubst, because you hate my truth. Weil du meine Wahrheit you hast. Refuse to believe the weil message that I've given you. Diese Botschaft zu akzeptieren, die ich dir gegeben you see, like your parents, you know, they were here somewhere here, they refused, they were afraid. People have helped in different places. The message that is being preached here and so many other places, but they hate the truth. You see, they have sinned because they believe not on the message, on the true message of Christ. Von Sünde, weil sie that is the problem. Weil sie nicht an die wahrhafte that, Botschaft glauben. That is the fruit. By their fruit we shall know them. Do you accept the real truth? Why you hate the truth? I hate those that preach the truth. Die Menschen, die Wahrheit predigen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. By their fruits you shall know them. It's not the fruit of lying. Ist die Frucht von Lügen stehlen. That is how they reject the truth. Die Wahrheit verweigern. I hate those that preach die the truth. Hassen, die Wahrheit predigen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. The Lord said we cannot serve God and mammon. Der Herr sagt, wir können nicht Gott dienen und den Mammon. You cannot love Christ. Du kannst nicht Christus lieben. And love money. Und das Geld lieben. You cannot love Christ. Du kannst nicht Christus lieben. And love your life. Und dein Leben lieben. You cannot love Christ and love du money. Du kannst nicht Christus lieben und dein Leben lieben. Money is to love you. Das Leben oder das Geld sollte dich lieben. You see, money is to love you and not you loving money. Geld sollte dich lieben, dass du das Geld liebst. The world today, religion love money. Aber die Religion, sie liebt das Geld. You see, the world today love money. Die Welt liebt Geld. You cannot love Christ and love money. Du kannst nicht Christus lieben und das Geld lieben. Matthew 6:24 says you cannot serve God and mammon. Matthäus 6 lesen, dass du nicht Gott und dem Mammon dienen kannst. Lukas 14:26 He said you have to hate your life. Du musst dein Leben hassen. Hate the old life. Hast du das alte Leben? Hate the system of this world. Hast du das the system of this world is your old life. Das you know it has in your old life. You see how they marry. You see how they do things, their ways of life. You see how being your old life. He said you are to hate them. That's what to hasten. Let us go back to that very place again. Matthew 6. Let's go back to Matthew 6. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 6. Verse 24. Yes, he said, no man can serve two masters. For either he will hate one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and your life. You cannot serve God and money. You cannot follow God and follow the system of this world. You cannot say you are saved. You have the life of Christ, but your outside, your mind is full of this world system. Praise the Lord. Verse 25. Here Christ revealing to us how we serve money. He's revealing to us how we serve money here. He said, therefore I say unto you, take no thought. You know how we serve money. You know, sometimes we don't even take money, a euro, and say we love you. Wir nehmen nicht den Schein und sagen, ich liebe den Schein. But how we are so worried about money. Aber we love die Sorgen, money. Die wir uns machen. Who can get it? Das zeigt die Liebe zu diesem Geld. Praise the Lord. Halleluja. You see from verse 25, they now reveal to us how we love money. Das zeigt uns, wie wir how we serve money. Wie how we serve money. How we love it. Wie wir es lieben. He's not taking euro. And saying, I love you. Nicht den Geldschein küssen. But how do we love and serve money if we are worried? Indem wir uns if we are worried about tomorrow. Wir machen uns Sorgen um den Morgen. You see, if we are worried about things to buy. Wir machen uns Sorgen if we are worried, if you are so worried of things, wir machen uns you Sorgen are serving money. You see, that's why he said it here. Look at it, verse 25. Abato, can you help us to read 25? Darum sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Therefore, I say unto you, take no thought for your life. Don't worry about your life. If you are worrying about your life, you are serving the God of Mammon. Wenn du dir Sorgen machst um dein Leben, dann dienst du dem Mammon. You love money. Du liebst das Geld. Praise the Lord. Halleluja. Because you are rejecting the truth. Weil die Wahrheit verweigert. Well, Jesus, he said, take no thought, but you are taking thought. Mach dir keine Sorgen, du machst Sorgen. You are taking thought. You are ignoring Christ. You are rejecting his truth. You are rejecting his promises for you. You are rejecting him. He said, take no thought. But you are listening to the lies of Satan. Aber du hörst and you are taking thought. Des Teufels zu. Therefore I say unto you, take no thought. You see, how not to love money. Wie wir das Geld eben nicht tun. How not to serve the Mammon God. Wie wir dem Mammon nicht dienen. You see, how we are not to serve it. You see, by your thought. What you think of. Keine Sorgen machen. You see, what you think of. Therefore, I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat or what you shall drink. You know, a lot of us will take a lot of thought today. Viele von uns machen uns viele Gedanken um die Zukunft. The worries so Sorgen, heavy. So viele Sorgen. We are going against the word of Christ. Gegen Gottes Wort. Gegen das Wort von Jesus Christus. Or what you shall drink, no? Yet for your body, what you shall put on, is not the life more than meat, and the body more than raiment? You know, there was a man that I met that I said. And we bought Mercy's car. You know, this man is a Nigerian, he's electrical, and I met him yesterday again, and was telling him about Christ. Ich habe einen Mann wieder gesehen, der, also nochmal gesehen, der ein Autoelektriker ist, und wir haben mit ihm vorher schon gesprochen, und ich hatte gestern die Gelegenheit, nochmal mit ihm zu reden über Jesus Christus. And he said this problem is still. Er hat gesagt, sein Problem ist seine Aufenthalt. He is 3 years old in Deutschland. Er ist 3 Jahre in Deutschland. He said his problem is just this thing. He said, how? He said, can God even give still? Da kann Gott überhaupt eine Aufenthaltsgenehmigung geben? I said, can God give life? Ich habe gefragt, kann Gott Leben If schenken? If God can give life, wenn Gott Leben schenken kann, what is still? Was ist dann eine Aufenthaltsgenehmigung? Life and still, which of the two is greater? Oder Leben, was ist größer? Praise the Lord. Halleluja. Just like Jesus is saying here, he's saying it. He said, "What you?" He said, verse 25. Is not life? Is not the life more than meat? Ist nicht das Leben mehr als die Speise? And the body than raiment? Der Leib mehr als die Kleider? Is this life not greater than your sin? Ist das Leben nicht mehr wert als deine Aufenthaltsgenehmigung? People say, say greater than life. Aber Leute sehen diese Aufenthaltsgenehmigung. You see, and the sin says bigger than life. Sehen es größer als It's those that are alive that can have stay. Aber nur die Menschen, die am Leben sind, können Aufenthaltsgenehmigung haben. You cannot have stay in your grave. Du kannst die Aufenthaltsgenehmigung, du kannst nichts damit anfangen, wenn du tot bist. Praise the Lord. Halleluja. Then he said, verse 26. 26. Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap. They don't have savings. Sie haben keine Ersparnisse. Where they store money upon Sie money. Sparen, über sparen, neither do they reap. They don't go to work to receive salary. Mein Gehalt zu empfangen. No gather into barns, you see savings. Ersparnisse. Yet your heavenly Father, he talks about savings. You see, you know. Es geht um Ersparnisse. You know savings. Ersparnisse. Today's world system is all about savings. Es geht immer um Ersparnisse. He said, look at the birds. They do not save. They do not go to work. Sie gehen nicht zur Arbeit. They do not receive salary. Sie haben kein Gehalt. And they do not save. Sie sparen nicht. About to help us to read 26. Seht die Vögel des Himmels an, sie sehen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheune, und euer himmlischer Vater ernährt sie noch. Doch seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Are you not greater than the birds? Es ist nicht mehr wert als die Vögel. The birds are not even worried like you. Die Vögel machen sich aber keine Sorgen. So But you are so worried. Du machst so viele Sorgen. 27. Which of you, by taking thought, can add one cubit into a stature? That after being so worried, then so the provision comes. Kommt dann endlich die Versorgung. You know, after being so worried, so viel worry will make you look older. Aber die Sorgen werden dich altern. He will destroy you. Es wird dich zerstören. He will bring you down. Es wird dich runterziehen. You see, he cannot provide. He cannot become provider because you worry so much. He's not you know, and God does not. The provision does not come because of your worry. Die Versorgung kommt auch nicht wegen deinen Sorgen. No worry can make provision come out. Keine Sorge kann die Versorgung rausdrücken. You see, it's not by worry that you get. It's not who worry most that the Lord bless most. Der Herr segnet nicht die Leute am meisten, die am meisten Sorgen machen. He said, why then, verse 28, and why take you thought for raiment? Consider the lilies of the field, the flower, how they grow. They toil not, neither do they spin. Oh my God. You know, if God's children can really, if our focus can really be Christ alone, the focus wirklich auf Christus allein, the problem is where is our mind? Das Problem ist, wo sind unsere Gedanken? Where is our mind? Wo sind unsere Gedanken? Where do we allow to, what do we allow to come into us? Was lassen wir to uns our sein? Mind? You see, that the mind is where the problem is. So Gedanken, das ist Problem. And yet, I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Solomon with everything, with all his wealth, he's not, he said he's not up to the flower in the field. Hatte dennoch nicht, konnte dennoch nicht an die Schönheit dieser Blumen auf dem Feld rankommen. Wherefore, if God so clothes the grass of the field, If you so close the grass of the field. Das Gras des Feldes kleidet, so kleidet. Which today is and tomorrow is cast into the oven. Shall he not much more close you, O ye of little faith? Wird er das nicht viel mehr mit euch tun, ihr Kleingläubigen? Praise the Lord. Amen. If we can allow Christ to be in our mind, wir zulassen können, dass Christus He's already in our spirit. Since we walk out beautifully. Dann werden Dinge einfach wundervoll aussehen. Praise the Lord. Amen. O ye of little faith. Ihr Kleingläubigen. You see, your faith. Your faith, you allow, you refuse to fast in your unbelief. Du weigerst dich von deinem Unglauben zu fasten. You see, what you listen to, what you allow to come in, fight your faith. Das, was du dir anhörst, was du in dich hineinlässt, bekämpft dein Glauben. What you allow to come to your mind, fight was your faith. Was deine Gedanken, was du in deine Gedanken And they keep on fighting your bekämpft faith. Dein Glauben. Your faith becomes so little. Dein Glaube wird so klein. You cannot do anything. Du und kann nichts mehr tun. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Therefore, verse 31, take no thought, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewith shall we be clothed? Oh, Daddy, thank you. Thank you. He said, I should not be worried at all. What I'm going to eat, what I'm going to drink. If ice cream is in the fridge or not. You see? You know, if pepper soup is there or not, don't be worried. If jollof, fried rice, you see, if you are, you know. praise the Lord. Amen. He's still not, he's still, you know, why are we worried? Wieso machen wir uns Sorgen? Why do we choose to serve the God, refuse to serve the true God and follow Mammon? Wieso weigern wir uns dem wahren Gott hinzugeben und ihm zu dienen und dienen dem Mammon? By being worried, you are following Mammon. Denn wenn wir uns Sorgen machen, dienen wir dem Mammon. You are loving money. Du liebst das Geld. You are loving food. Du liebst Essen. You are loving things. Du liebst Dinge. You see, you are worried means you are loving wenn them. Sorgen, weil du liebst you are falling in love with them. Du verliebst dich in die Dinge. Praise the Lord. Being worried about them. You see, about your future means Sorgen you are falling in love with them. Um deine things. Zukunft heißt, du verliebst dich in Dinge. You are rejecting Christ. Du verweigerst Christus. Verse 31, therefore, take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewith shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. They seek things. Are you going to seek things like them? You know the motive why they go to job. You see, they to seek things so that they can satisfy their flesh. Now is that why you go to job? To satisfy flesh, to pay your house rent, feed your wife, feed the children. You see, satisfy the flesh. It's all about flesh. For after these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. Mm. But you seek him first. You seek first the kingdom of God. Seek God. Seek his righteousness. You see, while your worry should be, I don't want to reject Christ. And your worry is that I don't want to disbelieve him. Ich möchte ihn nicht. Nicht mehr glauben. I don't want to doubt him. Ich will nicht an ihm zweifeln. That is just my worry. I don't want to doubt him. I don't want to. That should be our worry, you see. Amen. And praise the Lord. Amen. We fight the good fight of faith. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Paul said we have to fight the good fight of faith. Wir sollen den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Fight the good fight of faith. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. That is the good fight of faith. That is to see that your fight is that I don't want to. To disbelieve God. Ich will nicht Gott missglauben. I don't want to doubt him at all. Ich will nicht an ihn zweifeln. I hate to live in fear and not in faith. Ich hasse es, in Angst zu leben und in Unglauben zu leben. Praise the Lord. Halleluja. Take therefore no thought. You see how many times is he saying this? Wie oft er sagt, dass wir uns keine Sorgen machen. Jesus sagt so oft hier, wir sollen uns keine Sorgen machen. You see how many times? You see, take no thought. Take. He's repeating it and repeating it and repeating it, so that you will know how important it is. Das zeigt uns, wie wichtig das ist. You see, take therefore no thought. Verse 34. For the morrow. For the morrow shall take thought for the things of itself. Praise the Lord. Hallelujah. People are afraid of tomorrow. Was haben Angst vor they are afraid of next year. Angst vor they don't even know if they are going to be alive next year. Ob's nächstes Jahr am Leben sein kann. Then you see, let Jesus be your focus. Dass du, dass Jesus dein Fokus let ist. Him be your goal. Dass er dein Ziel ist. Let him be your everything. Dass er dein Ein und Alles if ist. If you have or not, you see, don't sit under the light to be him alone. Dass du, dass er alleine ist. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He doesn't want us to be worried. Er möchte nicht, dass wir uns Sorgen machen. He has revealed to us how we love and save money. Er hat uns offenbart und gezeigt, wie wir dem Geld dienen. He said, if we are being worried, wenn wir uns Sorgen machen, if we are worried Sorgen machen, of now, um das hier worry, und jetzt. Of the future. In die Zukunft. It means we are serving Mammon. Dann dienen wir dem Mammon. You see, worry of now. Die Sorge um das Jetzt. Some are worry of now. Right alle now. Alle machen sich Sorgen. What are we going to um do? Jetzt. You see, there still are some. There are worries of the future. Einige ihre Sorge hängt an der Zukunft. You know, if people, you know, if you know some, their worry is not about what they are going to eat. Einige ihre Sorge ist nicht über was sie essen. But their partner, their mates. Über ihre Ehe. About their marriage. Some are worried about their marriage. you know, they are worried about their job. Sorgen um ihre Arbeitsplätze. You see their job. I don't want to lose this job. Ich will nicht gefeuert werden. You see, you know, there are a lot of things people are worried about. Dinge. It might not be food. Mach uns Sorgen. But it might not be money. But there are a lot of things. You stay. Hey, he said, take no thought. Aber wir sollen uns keine Sorgen machen. Our thought should be how to have deeper relationship with Christ. So Gedanken soll sein, wie sollen wir eine tiefere Beziehung mit Jesus Christus haben? How to fasten our unbelief. Wie wir unseren Unglauben. How to fasten our fear and how to fasten our doubt. Und unsere Zweifel fasten. And believe Christ completely. Und vollkommen an Jesus Christus glauben. You see how to reject those things that make us to doubt God. Wie wir diese Dinge verweigern, die uns dazu führen, an Christus nicht mehr zu glauben. You see how to reject those, you know, he said, you know, he told us those we have to run away from. Du hast gesagt, welche Leute, Menschen, wir meinen. You see, those, you know, that instead of you changing them, they are changing you. Menschen, die anstatt, dass du sie beeinflusst und änderst, ändern sie dich und beeinflussen you dich. You know, there are so many friends that we follow, people we follow. Freunde, die those of you that have a lot of friends. Denen wir nachgehen. I don't have any. Ich habe except Christ. Christ. Praise the Lord. Hallelujah. And I so much love it. Das liebe ich. So free. Was heißt frei? Free. The world have their problems. Die Welt hat ihre Probleme. And they will use it to bring you down. Und sie wird dich mit diesem Problem runterziehen. You see those, you know those that have a lot of friends, cousins. Die they have cousins on the end. Cousine über Cousin. They have auntie. You see, there are a lot of people they have. You know they are not changed. You are not changing them. They are the one changing you. Sometimes they, you know. They might not change you to the extent that you now serve their God or you leave the house of God completely. But your thought in your mind. There's problem in your mind. Vielleicht kriegen sie es nicht hin, dich vollkommen von Jesus wegzunehmen, aber dass sie dir alleine schon Gedanken einpflanzen, über die du um die dich dann bekämpfen und angreifen. Allein das ist schon ein What do you allow them to plant in your mind? Fehler. Was lässt du zu, dass diese Menschen deine Gedanken What do you allow them to sow in your heart? In dein Herz pflanzen. The so they keep on sowing seed in you. In dich hinein. And you love it, you allow it. Lässt es zu. That's why no wonder you are up and down. Kein Wunder, dass du immer hoch und tief. Today you are happy, tomorrow you are so down. Morgen bist du am Boden. Praise the Lord. Halleluja. Because of what you allow to come in. Wegen dem, was du reinlässt. Those you move with. Den du dich, den I'm not saying don't move with people. Are you the one changing them or they are changing you? Ich sage nicht, dass du dich vollkommen fernhalten sollst von Menschen, aber wer verändert wen? Are you the one sowing seed into them or they are the one sowing seed into you? Wer beeinflusst wen? Siehst du die Samen oder die Menschen sehen die Samen dich hinein? Praise the Lord. Hallelujah. Then number two, we quickly go through to the honor. You see, you know, we have three things. That is Proverbs 8:18. Let us go back to that very place again. Proverbs 8:18. Before we close, Proverbs 8:18. It says, riches and honor. Are with me, said the Lord. Yea, durable riches and righteousness. We have talked about the righteousness. Reichtum und Ehre kommen mit mir, bleibende Güter und Gerechtigkeit. Wir haben über die Gerechtigkeit gesprochen. That is the righteousness of Christ. That is believing Christ. Christus, an Christus zu believing the true gospel of God. Das wahrhafte Evangelium von Gott zu glauben. Is believing the true gospel of Christ. Das wahre Evangelium von Christus. It's not running away from it, hating it. Davon is believing it, loving it. Zu lieben und es zu glauben. You see, loving it and allowing it to become your life, your lifestyle. Zu unserem Leben wird, zu unserem Lebensinhalt. Abraham believed God. It was Abraham hat counted geglaubt, unto him as righteousness. Gerechtigkeit God called him a friend. Gott hat ihn einen Freund genannt. The only friend God has in the Old Testament. Den Gott im Alten Testament. Praise the Lord. Halleluja. You see, the only friend, just one person. He called his own friend, Abraham. Because he believed. Weil er geglaubt hat. He loves, he wants us to believe him. Möchte, dass wir ihm glauben. He really wants us to believe möchte, him. Dass wir ihm glauben. Please learn to fight the good fight Lerne of faith. Den Kampf des Glaubens zu to fahren. Believe God no matter glauben, what. Egal, was Stop allowing the outside to speak to you. More than the inside speaking mehr to you. Mehr als das Innere. You see, you have the full gospel of Christ inside of you. Du hast das wahrhaftige und das vollkommene Evangelium. You have Christ inside of you. Jesus ist in dir. Allow the inside to keep to speak to you more than the outside speaking to you. Mehr zu dir spricht als das Äußere. Praise the Lord. Halleluja. We have talked about the righteousness, but now honor. Ehre. Honor with the Lord. Ehre. Just like riches and righteousness with the Lord. You see, righteousness is Christ himself. Gerechtigkeit ist Christus. And our honor should be Christ himself. Und die Ehre sollte auch so also our riches should be Christ himself. Reichtum sollte auch Christus our sein. Today's life should be received. Our life today should be I receive not honor from men. Unser Leben sollte heute sein, dass wir nicht die Ehre von Menschen erhalten. Just like John 5:41 said. You know what Jesus said. Look, go there, please. Let us go there again. John 5:41. I receive not honor from men, said Jesus. Our life today should be I receive not honor from men. Ich akzeptiere keine Ehre von Menschen. Are you, is that your life today? Aber ist das dein Leben? God's children's life today should be I receive not honor from men. Johannes 5:41. Unser Leben sollte sein, ich nehme nicht die Ehre von Menschen. Men honor you because of flesh. Menschen ehren dich wegen dem Fleisch. They honor flesh and not Christ. Sie ehren das Fleisch und nicht Jesus Christus. Can you understand it, please? Honor is pride. Ehre ist Stolz. It is boasting. Es ist prahlen. You know, whoever the honor, there is pride, Ehre. The spirit of pride Gott behind honor. Ist der Geist von Stolz, weil der Geist von Stolz ist nicht in der Ehre. And that's why honor brings down people. Deswegen stürzt viele Leute werden von Ehre gestürzt. Durch die Ehre stürzen sie. Because there is spirit behind honor. Bei Ehre, es gibt einen Geist. There is honor of God and there is honor of the flesh. Es gibt die Ehre vom Fleisch und die Ehre Gottes. And in both there is spirit behind both. Und beides hat einen Geist. Can you get it, please? You see, in both sides. Beides ist geistlich. There is spirit of Christ behind the honor of God. Hinter der Ehre Gottes gibt es den Geist Gottes. There is the spirit of pride. Aber der the Geist spirit of, you see, the spirit of Satan behind the honor of the flesh. Hinter der Ehre des Fleisches. And that is why once people are being honored, wenn Leute geehrt werden, you see, it's a matter of time. There is destruction. Because it's of the flesh. Because there is spirit behind it. Weil ein Geist that spirit must surely do his job. Dieser Geist wird sein Werk vollbringen. Honor is pride. Die Ehre ist it is Stolz. Boasting. Es ist prahlen. We have pride. Wir haben you know that Stolz. We have pride. Ja, wir God haben children have pride. Kinder Gottes, wir haben Stolz. Our pride is Christ. Der Stolz ist Christus. Christ is our pride. You know, people look at us, they see us so proud. Have somebody not informed you about that you are so proud? Und sagen oft vielleicht zu dir, du bist richtig stolz. Du bildest dir etwas auf deinen Jesus ein. Have you heard of that? So, I don't know. If somebody have told you that, please can you raise up your hand? Praise the Lord. Amen. Amen. Myself too. Look at. You see, because you know there is pride in Christ's kingdom. Weil in Christus gibt es auch we are proud of Christ. Stolz auf Jesus Christus. Praise the Lord. Halleluja. You see, you are so sure of me. So oh no, it's pride, you see. And there is pride of this world. Und es gibt den Stolz dieser Welt. Christ is our pride. Christus ist unser Stolz. And not flesh. Und nicht das Fleisch. You see, those in the world, die Menschen der Welt, you see, their pride is flesh. Der Stolz ist das Fleisch. You see, but for us, the pride, you see, both are there is spirit. The spirit of Christ is our pride. Der Geist von Christus ist unser Stolz. The spirit of flesh is their pride. Those of this world. Der Geist von Fleisch, das ist ihr Stolz. And we boast. You know that we boast. Prahlen. Who understand? Look at 2 Corinthians 10. Let us quickly go there, please. Where's the 10? Okay. 2 Corinthians 10. 2. Korinther 10. 2 Corinthians 10, verse 8. 2. Korinther 10, verse 8. He said, for though I should boast. Are you there, please? Denn wenn ich mich auch noch etwas mehr rühmen wollte. He said, for though I should boast somewhat more of our authority, which the Lord has given us, for edification and not for your destruction, I should not be ashamed. We boast of Christ. Israel, Christus. For edification. Zur Erbauung. And not for destruction. Und nicht damit wir andere the boasting of this world destroy you. Der Stolz, the boasting of the flesh. Dieser Abato, Welt, can you help us to read Stolz vom Fleisch, das, verse 16 das of 2 Corinthians 10? Das zieht andere Leute runter, das zerstört andere Menschen. Um das Evangelium auch in den Gebieten jenseits von euch zu verkündigen und uns nicht im Wirkungskreis eines anderen Ruhm zu holen, wo die Arbeit schon getan ist. 2. Korinther 10. 16, read it to the end, please. Wer sich aber rühmen will, der rühme sich des Herrn. Denn nicht der ist bewährt, der sich selbst empfiehlt, sondern der Herr empfiehlt. Amen. Praise the Lord. Halleluja. For though I should boast, Ich prahle, aber ich prahle mit dem Herrn. Ich prahle über das, was der Herr getan hat. Ich prahle über das, was er mir offenbart hat. Über sein Evangelium. That I believe that is my life. Denn das ist mein Leben. Praise the Lord. Hallelujah. You see, the natural boasting is the flesh, boasting of the flesh is a destroyer. Das natürliche Prahlen ist ein Zerstörer. You see, I'm not for your destruction. I should not be ashamed. We are not to be ashamed of boasting of the Lord. Wir sollten uns nicht dafür schämen, uns für den Herrn, stolz auf den Herrn zu sein. See, don't be ashamed of boasting of Christ. Schäme dich nicht dafür, stolz auf you den see, Herrn zu sein. Them tell you, you are so proud. Lass sie ruhig sagen, dass du stolz yes, bist. I'm proud of Jesus. Ich bin stolz auf Jesus. Praise the Lord. Halleluja. You know, people don't want to be proud of Christ at all. Leute wollen nicht stolz sein auf Christus, evil. Aber das ist bösartig. That is evil if you are not proud of Christ. Wenn du nicht stolz bist auf Christus. Amen. Amen. We boast. We boast of what the Lord has done. Wir prahlen über das, was der Herr getan hat. To boast of the Lord edifies you, and not for your destruction. Denn das Rühmen des Herrn ist nicht. Ist nicht zerstörend. Yeah, defy the people. Es erbaut Menschen. That you are boasting. That you are boasting to. They are hearing your boasting. Menschen auf, die das hören. You see how? Wie? You know when people, when I'm boasting of Christ. Wenn ich über Christus. Let me take it this way. If I am boasting of the flesh. Wenn ich mich zum Beispiel über das Fleisch rühme. Of I'm boasting of my brain. Ich rühme mich wegen meinem so Verstand, weil ich so intelligent bin. And they reward me, there's a reward. You see, they honor me with a reward because of my brain, my intelligence. Wegen meiner Intelligenz. And you know, others, it bring them down. Das zieht andere runter. Because they cannot change their brain. Weil sie können ihren Verstand. They cannot ändern. Change their mind. Their body. Sie können ihren Körper they cannot change who they are. Sie können das, was sie sind, nicht ändern. You see, it brings them down, inferiority. They see themselves, they see you greater than them. Es macht sie minderwertig, es lässt sie sich minderwertig fühlen. Und but if I am boasting of the Lord, wenn ich mich über den Herrn rufe, you see, if you follow the Lord the way I follow the Lord, you will have the same result. Erkennst du das? Jeder, it has defied you. It brings you out of that bondage. Der dem Herrn nachgeht, hat diese Möglichkeit, ein Kind Gottes zu sein und so zu sein, wie Christus es möchte. You know why? You know, the Lord has done it for me. Der Herr hat es für mich getan. I'm boasting of the Lord. Ich rühme mich über den Herrn. You come to the Lord. Komm auch zu and get the same result. Und empfange das gleiche. And if it is flesh, you see, it will destroy you. Aber wenn es das Fleisch ist, wird es dich zerstören. Praise the Lord. Halleluja. Boasting of the flesh is destruction. Sich über das Fleisch rühmen ist Zerstörung. It makes others inferior. Es macht andere minderwertig. Und ich, du bist dann he brings jealousy. Mehr wert. You see, he brings jealousy. Bringt he brings jealousy. You know, the boasting of the Lord never brings jealousy. Wenn Herr nicht trinkt, it's Jesus that did it. Was no Jesus matter your age, you can still do the same hat. Thing. Ist egal, wie alt du you believe like I believe. Durch ich hindurch tun. Follow in the way I believe. So, wie ich glaube. You see, like Abraham. You see, Abraham blessings are mine. You follow it like Abraham, follow it. You too. You have the same blessing. Wie Abraham. Hast du gleich gesehen. Praise the Lord. Hallelujah. You know Joseph. Joseph. Let us quickly look at. Okay, it's almost time. Look at Genesis 37. Genesis 37. 1. Mose 37. Genesis 37:3. Now Israel loved Joseph more than all his children. Can you see it? The natural love? Is it diese natürliche Liebe? You see, to love one child more than the other. Ein Kind mehr zu lieben als das andere. To love some children more than the other. Eine Kinder mehr lieben als die anderen. It's so common. You know, here it's an Israel loved Joseph. So can you remember that even Israel's father, Isaac, did the same thing? Israel, that's Jacob. Eh? His father, you see, Esau and Jacob, they're, you know, they are twins. And the father loved Esau, while the mother loved Jacob. You see, it's the natural ways of living. Jakob hat seinen Sohn Josef mehr als alle anderen geliebt. Und genauso wurde er selbst auch von seinem Vater bevorzugt. You see, the natural ways of life, loving with some children more than the other. Was ist diese Welt? Einige Menschen mehr lieben als andere. He said, now Israel loved Joseph more than all his children. Because you can imagine the reason. Look at the reason. Because he's the last born. Weil er der, sein jüngstes Kind ist. Some love their firstborn more than all others. Heute lieben ihr erstgeborenes Kind mehr als alle anderen Kinder. Some after looking for a baby girl, looking for years upon years, after they now have baby girl, they love that baby girl more than the others. Oder andere lieben ihre jüngste Tochter am meisten, weil sie nur Söhne haben und eine einzige Tochter. They have a lot of evil motive why they love some more than others. Sie haben viele bösartige Motive, weshalb sie ein Kind mehr lieben als das andere. You see, the motive here is evil. Und das Motiv hier ist bösartig. Why Israel should love Joseph more than all the other children. And he brought, what did he bring? Jealousy. Was hat es gebracht? He brought jealousy into the family. Eifersucht in die Familie. He brought hatred, bitterness into the family. Hass und Bitterkeit hat es in die Familie gebracht. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. And then he said, and he made him a coat of many colors. He honored him with a coat of many colors. Und hat ihn mit einem bunten Leibrock geehrt. Look at here. He called Jacob Israel. Israel as a person. Er hat Jakob Israel genannt. You see, Israel as a name of a person. Israel als Name einer Person. Yes, there is Israel as a name of a country. Aber es gibt auch Israel als Name and eines there Staates. Is Israel as God's children. Und es gibt auch Israel als Name für uns Kinder Gottes durch Jesus Christus. Israel does not mean, you see, what the world call Israel today. Israel, you know, when they just call Israel, it's as if Israel nennen. It's as if others can go to hell. Praise the Lord. Es ist so, als ob andere Leute, die nicht Israel sind, in die Hölle gehen, die nicht nach ihrer Nationalität, nach ihrer fleischlichen Nationalität zu Israel gehören, vom Teufel sind oder in die Hölle gehen. Israel as a person, you see, here the Bible is talking about Israel as a person. He honored Joseph with a coat of many colors. Er hat Josef geehrt mit einem colors. Leibrock. Because of his love for him. Wegen seiner Liebe zu ihm. That he is the last born. Weil er das letzte Kind ist. He was the son of his old age. A son of his old age. Er hat ihn in einem hohen Alter noch bekommen. You know, God honored us because of Christ. Gott ehrt uns wegen Jesus Christus. Before we go there, Israel loved Joseph. Israel liebt Josef. More than other children. Mehr als die anderen. Why? Because of flesh. Wegen dem Fleisch. You know, others cannot become the last born. Andere können nicht der letzte. They cannot change their position. Sie können ihre Position nicht ändern. And that is why whatever is not of Christ is evil. Deswegen, was immer nicht von Christus ist, ist bösartig. You see, if the love is based on Christ, wenn die Liebe auf if all that comes to Christ, that love will be shared. You see, you understand, please. But if the love is based on because of the last born, others cannot change to not become the last born. Wenn die Liebe darauf basiert, weil du das letztgeborene Kind bist, dann kann diese Liebe niemand anderes bekommen, weil niemand kann seine Position ändern. Du kannst dich vom Erstgeborenen auf einmal zum Letztgeborenen werden. But if it is of the spirit, aber wenn es geistlich ist, love of Christ, wenn es die Liebe von Jesus Christus others ist, can follow Christ, dann können andere Christus and love the same love und diese Liebe auch. Can you get it, please? Fleshly love brings jealousy. Fleischliche Liebe bringt Eifersucht. It's like Mercy, my daughter, for example. Meine Tochter Mercy ist meine. I don't love her because she is my daughter. Ich liebe sie nicht, weil sie meine. I love her because of the Christ in her. Ich liebe sie wegen Christus in ihr. Who can get it? Praise the Lord. Hallelujah. And that is why I love Amina. I love Jenny. I love all other God's children. Because of the love of Christ in them. You know, they cannot change to now come into my womb so that I born, I deliver them. But the love of Christ, once they follow Christ, how Mercy follow Christ? They are loved like Mercy also. Who can get it? Praise the Lord. Why our parents should love us. Deshalb unsere Eltern uns lieben sollten. If it is not of Christ, das ist wegen Christus, it is a deadly love. Das ist eine tödliche Liebe. Who can get it? Who understand? If you know why our parents love us, if it is not, if Christ is not the motive, wenn Christus nicht der Grund ist, it is a deadly love. Dann ist es eine tödliche Liebe. You see, if you read the story of Joseph, what happened to him? Was ihm passiert? I thank God that he have the true God. Ich danke Gott, dass er den wahrhaftigen Gott auf seiner Seite hat. You see, even if not, he would have been destroyed completely. Hätten sie ihn getötet? You know, the love some children more than others. Einige Kinder mehr als die flesh, the fleshly love. Die fleischliche Liebe. Is so dangerous. Ist so gefährlich. Then back to honor. Ehre. God kind of honor. Gottes Ehre. John 12:26. Let me see the time. Okay, some minutes. Praise the Lord. Hallelujah. Go to John 12:26. John 12:26. Johannes 12:26. Jesus said here, he said, if any man serve me, let him follow me. And where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihm mein Vater ehren. God kind of honor. Gottes Ehre. You honor people because of Jesus. Erst Leute wegen Jesus. Praise the Lord. Halleluja. You honor one another because of Christ. God kind Christus of honor. Gottes Ehre. God kind of honor. God honor us because of Christ. Gott ehrt uns wegen Christus. And not because of flesh. Nicht wegen Fleisch. So also we are to honor people because of Christ. Leute ehren wegen Christus. Can you get it, please? God honor is not because of you. Gottes Ehre ist nicht wegen how dir. Many children you adopt. Wegen Kindern, die du adoptiert you hast. Know, people think it's how what they do. Was denken, das, was sie tun. I help the poor. Ich in because you see, do one thing or the other. Remember 1 Corinthians 13. If you give your body to be burned, wenn du deinen Körper hingibst, damit er verbrannt wird für einen guten Zweck, it profit you not. Das bringt dir nicht. God honor us because of Christ. Gott ehrt uns wegen Christus. If you believe Christ, wenn du an Jesus Christus glaubst, you see how by believing Christ. God honor us because of Christ. Gott ehrt uns wegen Jesus Christus. It is because you allow Christ to walk in you that you are being honored. So wie du Christus durch dich wirken lässt, so how your focus is so much of Christ. Dein Fokus auf Christus. If it is all about Christ for you. Wenn es nur um Jesus Christus geht. You see, if you now learn to reject the flesh. Du lernst das Fleisch zu verlassen. And learn to choose Christ always. Und dich lernst dich immer für Christus zu entscheiden. And learn to connect Christ to everything. Christus mit allem zu verbinden. Like the Muslim. You know, they connect Allah to everything. Die verbinden Allah mit allem. The little time, you know, when we go outside, I met some, before they do anything, they are saying, what do you call it? It's the same. they are connecting their Islam to it, everything. Even to, for them to answer you. Mit, ihrem Glauben. For God greeted them and they are returning their greeting. The Cornelia is not to it. If God's children can live the life of connecting Christ, the true gospel, not religion, I'm not talking about religion. Wenn wir als Kinder Gottes, als wahrhaftige Kinder Gottes, nicht als religiöse Christen, das genauso, mindestens so genauso ernst nehmen könnten, genauso mit allem unserem Leben. The true Christ, the true love of God and not the fear. They're not living in the fear of God, but living in the love of God. Nicht in der falschen Angst Gottes zu leben, sondern der wahrhaftigen Liebe von Jesus Christus zu leben. God honor us as we believe Christ. Gott ehrt uns, indem wir an Jesus glauben. Go back to John 5. Johannes 5. We just have some few minutes to quickly round up. Praise the Lord. Hallelujah. John 5. To 44. About to help us to read 38 to 44. 38 John 5. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend, und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, weil ihr ihm nicht glaubt, den er gesandt hat. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugen geben. Praise the Lord. Hallelujah. Was ist das? Are you up to the verse 44? Oh. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen? Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Denkt nicht, dass ich euch bei dem Vater anklagen werde. Es ist einer, der euch anklagt. Mose, auf den ihr auch eure Hoffnung gesetzt habt. Praise the Lord. Verse 38. And you have not his word abide in you. For whom he has sent, him you believe not. How to have his word abide in us is by believing the gospel of Christ. Wie ist das Wort in uns? Wir an das Evangelium von Jesus Christus glauben. You know, he said, if you abide in me, my word abide in you. Wenn ihr in mir bleibt, bleibt mein Wort in euch. He wants you to believe him. Er möchte, dass wir ihm glauben. He wants you to believe his gospel. Dass wir an sein Evangelium you glauben. You see, it is by believing his message, his doctrine, his gospel. Lehre. That is how his word abide in so us. So bleibt sein Wort in uns. Verse 39. Says the scripture, for in them you think, you have eternal life. In them you think you have relationship with God. In ihnen denkt ihr, dass ihr Beziehung mit Gott habt. You see, remember, eternal life is relationship with God. Erinnert euch, ewiges Leben heißt Beziehung mit Gott. And they are they which testify of me. Praise the Lord. Hallelujah. He said the scripture testify of him. Schrift gibt Zeugnis von mir. And that's why he said believe in God. Believe glaub also in Gott me. Und glaub doch an mich. You know, here he is making two things. He said the scripture. For in them you think you have eternal life. And they are they which testify of me. Let's go forward. Verse 40. And you will not come to me that you might have life. Without Christ, there is no life. In Jesus Christus gibt es kein Leben. Without Christ, there is no life. In Christus gibt es it's kein dead. Leben. It's tot. Can we believe this and say it to people? Können wir das glauben und den Menschen sagen? Can we be afraid to say it to people? Können wir Angst haben? That without Christ you don't have life. Ohne Christus hast du das Leben nicht. I receive not honor from men. Honor from men. Ehre von Menschen. You know when they sign autogram. Wenn sie Autogramme geben. They are signing. Your people are lining up. Honor. for men. Stellen Sie sich auf, wir wollen ein Autogramm von Ihnen. Ehre von Menschen. Jesus said, he said, I receive not honor from men. Ich nehme die Ehre nicht von Menschen an. Only the honor from die God. Ehre von Gott. Praise the Lord. Halleluja. It's not the signing that is the problem. Das Unterschreiben ist nicht das Problem. Are they praising God or they are praising the flesh? Preisen sie Gott oder das Fleisch? Why are they signing? Is it because of Christ or because of the flesh? Unterschreiben sie oder willst du diese Unterschrift? Are you going to tell them they are still going to sign for Christ? Sagst du wirst unterschreiben und nicht für das Fleisch? That day you are. Who can get it, please? You know, for God's children. We have to make them know that it's for Christ's sake and not for flesh's sake. The honor. Dem Geist ist wegen Jesus Christus und nicht wegen dem Fleisch. You see, there is nothing wrong when they give you something to sign. Es ist nicht schlimm, wenn man dich nach einem Autogramm. But let them know that it's for Christ's sake. Lass zu, dass sie wissen, dass es für Christus. That they are honoring Christ. Dass sie Christus ehren. And not the flesh. Und nicht das Fleisch. Praise the Lord. Halleluja. I receive not honor from men. But I know you, that you have not the love of God in you. You know, they were around Jesus. Sie waren um Jesus. Just like they are around them, you see, outside today. Even God's children, they are around them. And those people, they are following them because of flesh, not because of Christ. Diese Leute folgen Menschen wegen Menschen, nicht wegen Christus. You know how they follow Pope. Wie sie dem Papst nachfolgen. You know when he just said people, you know, some are even crying. They are crying for Satan. You know, they are crying, they are weeping, they are weeping, they are weeping. You know, it should not be flesh, but Christ. Es sollte nicht das Fleisch sein, sondern Christ. Allow it to be Christ alone. Lass zu, dass es Christus allein ist. You know, they follow, they are around him just like they are around Jesus here. Sie umzingeln ihn. And Jesus is just revealing the truth. Aber Jesus, that is not about me, the flesh. It's not about the body, but the spirit. He said, "I have said only receive the honor from God only and not from men." Akzeptiert nur die Ehre von Gott und because the honor from men is always of the flesh. Weil die Ehre von Menschen immer vom Fleisch. You see, once you come to Christ, they run. Wenn es um Christus geht, rennen sie. What separates people is Christ alone. Was trennt Leute? Es ist Christus. Others will not separate. Andere. Even they can even forgive you if you steal. Sie können sogar vergeben, wenn du stehlst und du tötest. You know Barnabas. They prefer Barnabas to Christ. Ihnen war Barnabas lieber. They say free Barnabas. Sie werden befreit. But kill Christ. Aber tötet Christus. We are forgiven Barnabas. Barnabas haben wir vergeben. But for Christ. Aber Christus. He must die. Er muss sterben. Praise the Lord. Halleluja. Verse 42. But I know you, that you have not the love of God in you. You know, the people, they don't have the love of God. Die Leute haben die Liebe Gottes nicht in ihnen. Tell them about Christ. Erzähl ihnen von Christus. Before you sign the autograph, tell them about Christ. Schreibst, erzähl ihnen von Christus. You should tell them to just stand that you want to preach Christ to them. Dass ich will erstmal zu euch sprechen. That they should come to Christ and love Jesus. Kommen, Jesus that he is your savior. Erster Retter. Before you sign anything. Bevor du unterschreibst. Praise the Lord. Halleluja. I am come in my Father's name. And you receive me not. You know, if you come in Christ's name, they will not receive you. Wenn du im Namen von Christus kommst, wird man dich nicht akzeptieren. If another shall come in his own name, him shall you receive. You know, when people come in the flesh, wenn Leute im Fleisch kommen, they come in Satan's name. Im Namen des Teufels. In flesh name. Im Namen des you Fleisch. See, I can't do this. I can't. It's all about it. People that will bring down themselves. Oder Leute, die sich demütigen. You know, some bring down themselves. Leute versuchen sich zu demütigen. They call it humble. Und das nennen die Welt Demut. It's pride. Aber es ist immer noch stolz. You know, they know what people what they want. Sie wissen, was die Leute gerne they want. They play people's intelligence. They know what they are looking for. That they are looking for somebody that's humble. Sie so they bring down themselves. But you know how you know that they are not even bringing down themselves. Talk, call them and tell them the same thing that they said to themselves. They will hate you. They will fight you. Can you get it, please? Praise the Lord. Hallelujah. You know, if somebody is singing, before the music, you say, I know my voice is not beautiful, my voice is not good. Let me just sing this song. I hope you enjoy it. Then start singing. You know that you call that humility. That person might call it humility. Möchte etwas singen. Flesh. Und bevor somebody er anfängt zu singen, sagt er, ja, meine Stimme ist nicht so gut und ich hoffe, er hält das aus. Und falls es zu schlimm ist, könnt ihr auch den Raum verlassen oder euch auch die Ohren zuhalten. Und ich fand, Aber das, was diese Person da sagt, meint sie das wirklich? Meint sie wirklich? Glaubt sie wirklich, dass ihre Stimme so schlecht ist? You see, well, just you know how you find out that. Wisst ihr, wie das After singing, you go and meet him or her and tell that person that your voice was so ugly, was so bad. Geht zu der Person. And see if he will love you. Nachdem sie das gesungen hat und sagt, ey, deine Stimme, du hast echt recht, gut, dass du uns vorgewarnt hast. Ey, wir haben fast die Ohren geblutet. Deine Stimme ist schrecklich. Und dann musst du sehen, ob diese Person wirklich eben aus Demut gesprochen hat und es ernst gemeint hat oder ob die Person einfach aus Stolz gesprochen hat und es extra gesagt hat, damit ihre tolle Stimme noch mehr zur Geltung kommt, nachdem sie sich selbst fälschlicherweise runtergemacht hat. Vers 43. I am come in my father's name and you receive me not. If another shall come in his own name, him you will receive. It's talking about the name of Christ. Es geht um den Namen von Jesus Christus. You see, if you come in Christ's name, no one will receive you. Wenn du im Namen von Christus kommst, wird dich niemand annehmen. They come in another name. Dann kommen einem anderen Namen. You see, this church is an example. Come in Christ's name. Diese Gemeinde ist ein Beispiel dafür. Come in Christ's name. Komm im Namen von Jesus Christus. Praise the Lord. Hallelujah. People will hate the message, hate you. Leute werden die Botschaft hassen und dich hassen. Verse 44. How can you believe which receive honor one of another and seek not the honor that cometh from God only? You see, honor that comes from one another, that comes from the flesh, flesh to flesh. Ehre, die von Fleisch kommt, von Menschen kommt, aber nicht von Gott. You see, it's coming from flesh and it's going to flesh. Sie kommt zum Fleisch und geht zum Fleisch. Flesh is honoring das Fleisch ehrt das Fleisch. And not God honoring nicht Gott, Christ. Ja, or Christ Christus honoring ehrt, God. Christus praise the Lord. Ehrt. Verse 45. Emily, it's okay there. Christ in the midst of his honor, as he was teaching, this is from verse 38 to 44. How is word abide in us? Wie sein Wort in uns bleibt. You see, it is by believing his word. Indem wir an sein Wort glauben. That is how his word abides in us. So bleibt sein Wort in uns. He said, you abide in me, and if you abide in me, and my word abide in you. Und mein Wort bleibt in how does his word abide in us? Wie bleibt sein Wort in it uns? Is by believing his word. Indem that is sein how Wort his glauben, word abides so in us. So bleibt sein Wort in uns. And without Jesus, no relationship with the true God. Und ohne Jesus Christus gibt es keine Beziehung mit dem wahrhaftigen Gott. See, no relationship and fellowship with es gibt keine the Gemeinschaft God. Mit dem wahrhaftigen Gott. Without Jesus, no ohne life. Jesus gibt es kein Leben. And the only true God is through Christ. The only true God, it is der through Christ. Der einzig wahre Gott ist durch Jesus Christus. Then number three. Praise the Lord. Hallelujah. We just talked of the honor. Then number three, the riches. You know, three things. Das dritte ist righteousness, Reichtum. Honor, and riches. Ehre, Gerechtigkeit und Reichtum. And Jesus told us about riches. Und Jesus hat uns über Reichtum erzählt. Let us go there. That is where we will close with the message. Praise the Lord. Hallelujah. Luke 12. Let's go to Lucas Luke 12. Luke 12. From verse 13. Lukas 12, 13. And one of the companions said unto him, Master, speak to my brother that he divide the inheritance with me. For some days, just some days ago, the Lord was telling me something. He's always speaking. But this one was so strong, he was telling me that I should not tell people what to do. Der hat mir vor ein paar Tagen sehr stark ans Herz gelegt, weil er spricht immer zu mir, aber diesmal hat er sehr stark zu mir gesprochen, dass ich Leuten nicht sagen soll, was sie zu tun haben. He said, my job is just to preach the message. Meine Aufgabe ist einfach, die Botschaft zu predigen. He said, I should not tell people what to do. Ich soll Leuten nicht sagen, was sie zu tun haben. I don't know if people are coming for opinion or whatever. Weil ich habe Leute auf mich zukommen werden mit meiner Meinung. Because sometimes he prepare me before time. Oft since I about to come. Bereitet er mich since vor. I about to happen. Wenn Dinge vor Dinge passieren. Praise the Lord. Halleluja. He said I should be careful and not to tell anybody what to do. Ich soll aufpassen und nicht Leuten sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. That's my job is just meine to Aufgabe ist es zu predigen. Whatever they do, was immer sie tun, that's not my business. Das ist nicht meine Sache. They should have relationship with him. Sie sollen Beziehung haben and mit he mir. Is to tell them what to do. Und er wird ihnen sagen, was sie zu tun is haben. Is the church like that today? Aber ist die Gemeinde people so? Want the pastor to tell them what to do. Menschen wollen, dass der Pastor immer das sagt, was sie zu tun don't haben. Don't abort, don't drink. Don't smoke, don't steal, don't, you know, don't you know, you know, that is not my job. Aber es ist nicht meine Aufgabe. You see, my job is said, my job. Meine Aufgabe ist das Predigen, das Evangelium zu predigen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Here somebody is telling Jesus, asking Jesus the same question somebody can ask me today. Hier stellt jemand, Jesus Christus, eine Frage, die jemand auch mir als Pastorin fragen. Mich als Pastor könnte jemand auch diese Frage stellen. And this person said, he said, came and said, Master, speak to my brother that he divide the inheritance with me. Es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm, Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. You know, today's pastor, we go and divide, we go to the brother, okay, we go to your brother, we go and talk to him. Pastoren von heute würden sagen, ja, natürlich, ich gehe da gern mit dir hin und dann machen wir, klären wir das. We have to live the life Christ wants us to live. Wir sollen das Leben führen, was Christus follow uns hat. The word of Folge God. Gottes Wort. You know, Wort. As people come to me, people can also come to you. Wenn Leute zu mir kommen, können sie auch zu dir kommen. And then we want advice from you. Wir wollen Rat haben von or dir. Or what you want to tell them. Have the message for them. Hab einfach nur die Botschaft für sie. Only the message for them. Nur die Botschaft. You see, they have to have a relationship with Christ. Sie müssen eine Beziehung haben mit and Christus. And Christ is to direct their life. Und Christus muss the Holy Spirit is to tell them what to der do. Heilige Geist muss ihnen sagen, and that's why I don't tell people the job you have to do this, go and do this. That is not my business. Ich sage nicht Leuten, mache, arbeite so da. So also you are to others, for people outside. Your brothers and sisters, your friends can come to you. Freunde können zu are kommen. You going to tell them what to do? Wirst du ihnen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben? It is the root and not the fruit. Es geht um die Wurzel, nicht um die Frucht. Verse 14. 14. And he said unto him, Man, who made me a judge or a divider over you? You know, here is about riches. Hier geht's um Reichtum. You see, they are talking about riches, inheritance. Es geht um das that their father left for them. Ist das, was der the Vater wealth that their father left for them. Reichtum, der Vater you know, inheritance, you don't work for your inheritance. You just receive it. Ein Erbe kannst du nicht verdienen, du empfängst es. And that's why we don't work for Christ's kingdom. We just receive it. Arbeiten nicht für das Königreich. We believe it. Wir empfangen es. Einfach, we believe. Und empfangen. Believe is not working. Glauben ist nicht Werk. You know what the world call, what people call work. Das was die Leute Werk nennen. And what the kingdom of God call work. Und was Gottes Königreich Werk nennt. They are two different things. Ist nicht das gleiche. You know work. You know, it's like the, it's like. Let me use the Calvinists for example. Calvinisten zum Beispiel. You know they believe that your work is what. It's your victory. Die sagen, dass deine Werke. They call your work the fruit. Deine Erlösung ist deine Frucht ist. You know, Jesus said we are going to bear fruit. Jesus sagt, wir werden Frucht bringen. And they see your work as your fruit. Und sie sehen deine Werke als die Frucht an. You see what they call work. Das was sie and Werke what we call the Christ kingdom call das work are two different Gottes things. Yeah, they follow another Jesus. Sie folgen einem anderen you Jesus. Know what we call what Christ kingdom call work. Was das Königreich von Christus Werk nennt. Is believing Christ. Ist Christ an Christus is zu glauben. Depending on Christ. Ist Christus believing the gospel of Christ. Das Evangelium what they call work is don't steal. I don't longer steal. I don't longer lie. The one they call fraud. Ich klaue nicht mehr. Ich kann keinen Unzug mehr. Und ich betrüge nicht mehr. Das ist für sie wert. I said it. Das ist für sie. Listen to the message again from the beginning. I said it earlier. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You see, what they call work is not what we call work. Das, was sie Werk nennen, ist das, was wir Werk nennen. And what we call root is not what they call root. Was wir Wurzeln. And what we call fruit is not what we call fruit. The Christ kingdom calls fruit. Das, was sie Frucht. You see, you have to know the difference between what this work, what religion calls work, Religion Werk, and what Christ kingdom calls work. Was Königreich what Christ kingdom calls root. And then fruit, you see, they are so different. That's why when they are saying fruit, you think that they are talking about the same thing. Denkst du, dass sie das gleiche meinen wie du? It's like the motive why you are going to a job. Das Motiv, weshalb du zur Arbeit gehst. It's not the same as those that are there, their motive of going to a job. Wie das der Ungläubigen. They go to job to feed their family. Sie gehen zur Arbeit, um ihre Familie zu versorgen. You see, they do not they meet to meet your needs. Um ihre Bedürfnisse. For you, Christ has met your need. Für dich deine Bedürfnisse. You go to job for Christ's sake. Du gehst zur Arbeit wegen Christus. Who can get it? Um Christus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 15. And he said unto them, take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possess. Praise the Lord. You know what they call riches? Das, was sie Reichtum nennen. The riches, they call riches. There is no peace. Das kein Frieden. They're riches. You see, what they call wealth, their wealth is the wealth. There is no joy. Ein Reichtum, wo es keine Freude. You see, the wealth, no joy, no peace. Kein Frieden, keine Freude. Praise the Lord. Halleluja. You see, once God. Once you have Jesus, Jesus he is your wealth, he is your riches, and you have peace. Du hast Frieden. You have peace with him. Du hast Frieden he mit said, you know where we read? In Matthew, was it Matthew? Matthew 6, where he said, we are not to be worried of things. Keine Sorgen machen. He said, don't be worried of those Sorgen things. Diese Dinge. You see, but have peace. Hab Frieden. You see, have peace. Hab Frieden. You know, you cannot be worried and have peace at the same time. Du nicht Sorgen machen und gleichzeitig Frieden. You know, those that seek the flesh. Die nach dem Fleisch they are never satisfied. No amount of money is enough. The worry is still there. Egal wie viel Geld praise the Lord. You see, the riches, the Lord riches. You see, you are so satisfied. Aber der Reichtum des Herrn, dann bist du zufrieden. If Christ is your riches, if Christ is your wealth, you are so satisfied. You are never bothered of anything. Du machst dir keine Sorgen um Dinge. You are not worried, just like he said in the book of Matthew. Take no thought of what you are going to eat. Sorgen, das, was you are going to drink. Was du trinken wirst, praise was du the Lord. Wirst. Amen. Amen. So we stop there, please. Amen. Amen. That is all we have for now. And please, if you have any question, those of you that did not come on time, or those of you that